Petrosino arbeitete schwer auf seiner neuen Stelle. New York war für seinen Schmutz berüchtigt. Die Stadt war viel dreckiger als London oder Paris. Petrosino hatte einen dreirädrigen Karren durch die Straßen zu schieben und das unglaubliche Sortiment an Unrat vom Pflaster zu fegen, das sich über Nacht dort angesammelt hatte. Eine besondere Herausforderung waren die Pferdeäpfel. Die 150.000 Pferde, die in New York und Brooklyn bis etwa 1898 eine unabhängige Stadt lebten und arbeiteten, produzierten täglich 1.000 bis 2.000 Tonnen Kot. Die Tiere selbst hielten im Schnitt nur 2,5 Jahre durch, bevor sie vor Erschöpfung tot umfielen. Die Kadaver wogen um die 500 Kilo, zu schwer, als dass die White Winger sie hätten bewegen können, so dass sie warten mussten, bis die Tiere verwest waren, bevor sie sie stückweise auf die Karren hieven konnten. Tag für Tag fegte Petrosino Asche, Obstschalen, Zeitungen und Bruchstücke von Möbeln auf, dazu tote Schweine, Ziegen und Pferde. Doch es ging aufwärts mit ihm. Bald befehligte er den Lastkahn, der all den stinkenden Abfall weit hinaus auf den Atlantik brachte, um ihn in der Dünung zu verklappen. Täglich steuerte er den Kahn durch die Wellen, die so hart gegen den Bug schlugen, dass Salzwasserfontänen übers Ruderhaus spritzten. Rechts und links sah er dabei vielleicht die schnittigen Sportboote der reichen Stänze von der Madison Avenue vorüberziehen. Womöglich wurde er sogar von Räuberbaron Jay Gould überholt, wenn dieser in seiner prunkvoll wie der Palast eines Rajas ausgestatteten 70-Meter-Yacht Atalanta, dem prächtigsten privaten Schiff der 7 Weltmeere, von seinem Haus in Tarrytown kam. Ein weniger selbstsicherer Mann wäre sich neben solchen Luxusgefährten vielleicht albern vorgekommen, als Kommandant eines Bootes, das bis zum Dollbord mit verwesenden Pferdeköpfen und Bananenschalen beladen war. Ein wahres Traumschiff für den Sohn Kampaniens. Doch Petrosino ließ sich nicht unterkriegen. An Selbstbewusstsein mangelte es ihm nie. Während es mit dem jungen Italiener aufwärts ging, wurde auch die Stadt um ihn herum beständig höher, heller, schneller. 1868 war entlang der 9th Avenue die erste Hochbahn eröffnet worden. Seit 1880 löste elektrisches Licht nach und nach die alten Gaslaternen ab. Ab 1882 dampfte es aus unterirdischen Leitungen auf die Straßen. Die 1883 fertiggestellte Brooklyn Bridge spannte sich in ihrer unfassbar langen Herrlichkeit über den East River. Das Land hungerte nach Arbeitskräften, die Wirtschaft boomte und brauchte starke Schultern für Bergwerke, Steinbrüche und Schmieden, zum Bauen und zum Graben. New York war das Zentrum dieses Wandels. 80 der 100 größten Unternehmen des Landes hatten ihren Sitz in Manhattan. Die Wall Street lieferte dem Land sein Kapital, schreibt der Historiker Mike Dash. Ellis Island kanalisierte seine Arbeitskraft. Die Fifth Avenue bestimmte seine Mode. Der Broadway, gemeinsam mit dem Times Square und Coney Island, hielt es bei Laune.